Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen werden, und über 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen.